kleine Fläche, dicke Dreck. Da holen wir die weg. Leben wollt ihr reden, der alte Krieg und Krieg. Kein Brav verlehnen, das tut mir treu bei ihm. Du bist so lieb, so schön, so einfach. Doch ich muss leider wieder weiter. Leben wollt ihr reden, der alte Krieg und Krieg. Kein Brav verlehnen, das tut mir treu bei ihm. Ich werde immer von, ich lege mich neu an jedem neuen Ort. Wir fahren mit und her, wir fahren kreuz und quer. Und wenn der Krieg am Ende ausfällt, der nach Hause am letzten Tag, geht lang mit Tag und Tag. Leben wollt ihr reden, der alte Krieg so viel. Sei brav verlegen, wenn du dir zweimal hin. Du bist, so lieb, so schön, so heiter. Doch ich muss leider wieder rein.